Der Besuch Molotows in Berlin gilt heute als Wendepunkt in den Beziehungen zwischen dem NS-Regime und der Sowjetunion. Die Verhandlungen über die weiteren territorialen Interessen der beiden Mächte verliefen zäh und ergebnislos. Hitler forcierte nun den militärischen Angriff. Nur 5 Wochen nach Molotows Berlin-Besuch stellte Hitler mit seiner Weisung 21 die Weichen für den Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. 14.01 Uhr. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. An der sowjetrussischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen. Ein Versuch des Feindes, nach Ostpreußen einzufliegen, wurde unter schweren Verlusten abgewiesen. Deutsche Jäger schossen zahlreiche rote Kampfflugzeuge ab. Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion wurde der deutsche Dienst von Radio Moskau zum Teil der militärischen Kriegsführung. Das brachte bedeutsame organisatorische Änderungen mit sich, wie der Rundfunkhistoriker Konrad Pütter berichtet. Die eigentliche Kontrolle und Überwachung der Mitarbeiter, wie der Sendeinhalte, lag in den Händen der politischen Hauptverwaltung des Innenministeriums. Das heißt beim sowjetischen Geheimdienst GPU, der neben den Kaderabteilungen der verschiedenen nationalen kommunistischen Exilparteien sowie den Kaderabteilungen des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale das letzte Wort bei der Einstellung der Redakteure und Sprecher und bei der Bestimmung ihres journalistischen Freiraums hatte. Daneben verfügte auch die offizielle Informationsabteilung des Außenministeriums über einen beträchtlichen Einfluss bei der ideologisch-politischen Zielbestimmung der Feindpropaganda. Daneben bestand für die deutschsprachige Redaktion noch eine politisch-ideologische Führungsgruppe, der neben Propagandaoffizieren der Roten Armee und Funktionären der Kommunistischen Partei der Sowjetunion auch die Spitzen der Exil-KPD unter Leitung von Walter Ulbricht angehörten. Zensur war selbstverständlich. Allerdings gab es noch bis Frühjahr 1942 journalistische Freiräume, die einzelne Kommentatoren auch nutzten. Als Ernst Fischer kurz nach Beginn der Kampfhandlungen gefragt wurde, ob er als Kommentator für Radio Moskau arbeiten wollte, habe er, so ist es in seinen Lebenserinnerungen nachzulesen, die Bedingung gestellt, dass seine Texte nicht zensiert würden. Das wurde ihm auch zugesichert, weil er als hoher Funktionär der österreichischen Kommunistischen Partei als besonders vertrauenswürdig galt und schon mit weiteren wichtigen Aufgaben betraut war. Fischer hatte die sogenannte Große Säuberung zwischen 1936 und 1938 verteidigt, bei der angebliche Konterrevolutionäre, darunter auch Emigranten, in Straflagern verschwunden oder hingerichtet worden waren. Aber Zweifel waren auch bei ihm geblieben. Ich hielt es für denkbar, für wahrscheinlich, dass in leitenden Instanzen Feinde am Werk waren. Feinde von Anfang an. Oder zu solchen geworden. Dass jedoch die Parteiführung bemüht war, dieser Infektion Herr zu werden. Dass es dabei zu Irrtümern kam, zu Fehlgriffen. Denn welche Kriterien gab es, den aus redlichen Bestreben mit derber Hand Eingreifenden von dem zu unterscheiden, der noch radikaler Eingriff, um alles zu verwirren, zu verzerren. Die Deformation des Bewusstseins durch einen permanenten atmosphärischen Druck ist fürchterlich. Auch die absurdesten Behauptungen, die verrücktesten Lügen beeinflussen, wenn sie Tag für Tag wiederholt werden, das Bewusstsein. Verhaftungen, Beschuldigungen in solchem Ausmaß konnten doch nicht pure Willkür sein. Und Willkür wessen?